Die Untersuchung ergab keine glatte Wunde, sodass mit Wundfieber, heftigen Schmerzen und langsamer Heilung zu rechnen war. Winnetou verband sie sehr geschickt, trotzdem war es ratsam, recht bald heilende Kräuter auf die Wunde zu tun, die an dieser Stelle leider nicht wuchsen. Wir verließen die Unglücksstätte und folgten dem Bach fast eine Stunde lang abwärts, wo wir abstiegen und wieder ein Feuer anzündeten. Es wurden harzreiche Äste gesammelt, die als Leuchten beim Pflanzensuchen dienen sollten. Damit entfernten sich die drei Indianerhäuptlinge.